Batterien speichern Energie. Ihre Energiedichte ist niedriger als die von Benzin, Diesel, Kerosin, was entscheidende Auswirkungen auf die Reichweite hat. Sie ist geringer. Ein anderes Handicap besteht in der Temperaturabhängigkeit von Akkus. Heute übliche Autobatterien verlieren bei Minusgraden bis zu 60% ihrer Energie. Ein weiterer entscheidender Nachteil der elektrischen Fahrerei ist die Ladezeit. Ist der Akku leer, dauert es Stunden, ihn wieder zu füllen. Will man die Fahrt unverzüglich fortsetzen, muss die gesamte Akkuanlage ausgetauscht werden. Das ist deutlich umständlicher, aufwendiger, kostspieliger und unpraktischer, als an der Zapfsäule kurz ein paar Liter Treibstoff nachzufüllen. Wir sind daran gewöhnt, jederzeit fahren zu können, wohin wir wollen. Das Auto ist unser immer fahrbereiter Freund, in der Garage oder vor der Haustüre. Ein Komfort, den wir nicht angetastet wissen wollen. Die Entwicklungen für morgen gründen daher nicht auf Verzicht, sondern auf Innovation. Autos müssen nach wie vor sicher, zuverlässig, praktisch, komfortabel sein. Und sie müssen es bleiben. Am Beginn des vor uns liegenden Weges zum emissionsfreien Fahren steht daher eine Tatsache, mit der wir uns vorläufig werden abfinden müssen. Der Verbrennungsmotor wird noch eine ganze Weile das Rückgrat unserer Mobilität bilden. Ihn zu optimieren, seinen Verbrauch zu senken und seine Emissionen zu reduzieren, ist daher bereits seit vielen Jahren eine zentrale Aufgabe der Forscher, Entwickler und Techniker. Heute verursachen 100 moderne Fahrzeuge im Schnitt weniger Emissionen als ein einziges Auto aus den 1970er Jahren. Ergänzt wird die Optimierung der Motoren durch Techniken wie Abgasreinigung, Start-Stopp-Automatik und Einsatz alternativer Kraftstoffe. Erdgas verbrennt emissionsarm, Biokraftstoffe werden aus nachwachsenden Ressourcen gewonnen, Wasserstoff verbrennt zu reinem Wasser. Doch wie immer im Leben ist auch hier nichts umsonst. Jede dieser Maßnahmen hat neben ihren Vorzügen auch Nachteile. Die Erzeugung von Biokraftstoffen blockiert große landwirtschaftliche Anbauflächen. Gas und Wasserstoff benötigen schwere Drucktanks mit besonderer Crashsicherheit. Und die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ist nicht flächendeckend vorhanden. Ein zentraler Aspekt der sich wandelnden Mobilitätskonzepte beschäftigt sich daher mit Möglichkeiten, die Nachteile weitgehend zu neutralisieren. Ein Beispiel. Ein Automobil, Pkw, Lkw oder Bus, fährt mit optimiertem Benzin- oder Dieselantrieb, der mit einem Elektromotor kombiniert wird. Der Verbrennungsmotor kommt zum Beispiel auf der Autobahn zum Einsatz, denn er bringt dauerhaft die Leistung, die das Fahrzeug für die schnelle Fahrt benötigt. Dabei wird Strom erzeugt und in speziellen Akkus gespeichert. Die Autobahn verlassend nutzt das Hybridauto im Stadtverkehr seinen Elektromotor und fährt emissionsfrei. Andere Hybridsysteme nutzen den elektrischen Antrieb vorwiegend fürs Anfahren, die kurze Teilstrecke, die besonders viel Energie benötigt. Den Strom dafür erzeugt das Fahrzeug bei seinen Bremsvorgängen weitgehend selbst. Verbrennungs- und Elektromotor sind in ihrem Zusammenspiel autark. Der Fahrer muss sich darum nicht kümmern. Sie machen das untereinander ab. Hybridautos werden noch nicht in wirklich großen Stückzahlen gebaut. Der Durchbruch von der Serien- zur Massenfertigung steht jedoch bevor. Die Technik ist reif, das Bewusstsein der Autofahrer geschärft. Der Mensch hat begonnen, den Umweltaspekt in seine Kaufentscheidung einzubeziehen. Das große und endgültige Ziel wäre der ausschließliche Einsatz von Elektromotoren. Der bisher an der bereits erwähnten, einfachen, jedoch alles entscheidenden Frage scheitert: Was, wenn die Batterie leer ist? Eine Lösung besteht darin, den Strom während der Fahrt zu erzeugen, also einen Generator zu betreiben. Das kann ein kleiner Benzin- oder Dieselmotor sein, der nicht für den Antrieb, sondern ausschließlich für die Erzeugung elektrischer Energie verwendet wird. Ungewollte Zwangspausen müssen dann nicht in Kauf genommen werden. Der Verbrennungsmotor springt automatisch an, wenn der Ladezustand der Batterie sich dem Ende neigt. Beim nächsten längeren Stopp wird an der Steckdose nachgetankt. Die Fahrt erfolgt dann wieder rein elektrisch. Der Verbrennungsmotor ist reduziert auf die Funktion der Notlösung. Er arbeitet wirklich nur dann, wenn der Strom bis zum Fahrziel nicht ausreicht. Eine weitere, wesentlich fortschrittlichere Methode zur Stromerzeugung an Bord eines Fahrzeugs ist die Brennstoffzelle. Sie wandelt die chemische Reaktionsenergie eines Brennstoffes und eines Oxidationsmittels in elektrische Energie. Zum ersten Mal wird dieses Prinzip im Jahre 1838 von Christian Friedrich Schönbein entdeckt. In einem Experiment hält er zwei mit Wasserstoff bzw. Sauerstoff umspülte Platindrähte in Salzsäure und bemerkt eine elektrische Spannung. Seine Konstruktion erzeugt Strom. 32 Jahre später schreibt Jules Verne, einer der Begründer der Science-Fiction und Autor von »In 80 Tagen um die Welt«, »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« und »20.000 Meilen unter dem Meer«, über dieses Prinzip der Stromerzeugung: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern. Das Zitat ist mehr als 140 Jahre alt. Und Brennstoffzellen, die sich heute im experimentellen und praktischen Einsatz befinden, lösen die Prognose des Dichters tatsächlich ein. Wasserstoff wird zu einem Energieträger von zentraler Bedeutung. Seine Handhabung ist allerdings nicht unproblematisch. Er reagiert mit Sauerstoff, auch dem in der Luft, und erzeugt eine sehr explosive Mischung. Er muss daher in Tanks aufbewahrt werden, die auch im Falle eines Crashs sicher sind. Ein berühmter Zwischenfall mit einer explodierenden Wasserstoff-Brennstoffzelle ereignete sich 1970 im Raumschiff Apollo 13 auf dem Flug zum Mond. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Die Mission musste abgebrochen werden. Es waren dramatische Tage vor dem Fernseher, weil niemand wusste, ob die drei Astronauten wieder heil zur Erde zurückkehren würden. We've had a report that Orion 4 aircraft has acquisition of signal. That's true. There they are! There they are! They've made it. Die Sache hat ein gutes Ende gefunden. Die Infrastruktur für Lagerung und Transport von Wasserstoff stellt hohe technische, organisatorische und ökonomische Anforderungen. Die Tanks stehen entweder unter mehrere hundert Bar hohem Druck oder benötigen sehr tiefe Temperaturen für den flüssigen Zustand des Energieträgers. Auch das hohe Gewicht solcher Tanks ist ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Doch es geht. In Hamburg und Stuttgart fahren seit 2004 Mercedes-Benz-Busse mit Wasserstoffantrieb im normalen Linienbetrieb. Die Brennstoffzellen befinden sich auf den Dächern der Fahrzeuge. Von dort liefern sie den Strom für einen 200 Kilowatt starken Elektromotor, der den Bus leise surrend durch die Straße gleiten lässt. Auch im Bereich von Pkw und Nutzfahrzeugen werden bereits seit Mitte der 1990er Jahre Prototypen getestet. Hier liegt die Brennstoffzelle zum Beispiel im Boden des Fahrzeugs, nicht zuletzt, um eine hohe Fahr- und Crash-Sicherheit zu gewährleisten. Der Durchbruch zur Serienreife von Fahrzeugen mit Brennstoffzellen ist allerdings noch nicht vollzogen. Hybrid-Elektro-Brennstoffzelle. Das Spektrum ist vielfältig. Wir werden in Zukunft für unsere Kaufentscheidungen einiges wissen müssen über die unterschiedlichen Antriebsarten, ihre Vor- und Nachteile, ihre Emissionen, Risiken und den Gewinn für die Umwelt. Die Frage wird nicht länger nur lauten, Benzin oder Diesel. Hinzu kommen unter anderem Hybrid oder rein elektrisch. Oder doch erstmal noch wie bisher ein Auto nur mit Verbrennungsmotor. Dann aber vielleicht einer, der mit Benzin und Diesel und Erdgas läuft, optimiert natürlich, schadstoffgereinigt mit Start-Stopp-Elektronik. Und wenn doch elektrisch, dann dieselelektrisch oder Brennstoffzelle oder nur Batterie. Neben diesen technischen Neuerungen kommt ein weiterer interessanter Aspekt auf uns zu, der möglicherweise tief in das Mobilitätskonzept jedes Einzelnen hineinwirkt. Möglicherweise. Denn es handelt sich um eine Denkwürdigkeit, die im Grunde schon lange bekannt ist, die wir als solche aber kaum wahrnehmen. In den meisten Autos sitzt nur eine Person. In Kalifornien, USA, ist das so eklatant, dass auf den Autobahnen, sie sind teilweise siebenspurig in beide Richtungen, je eine Spur reserviert ist für Fahrzeuge, in denen mehr als eine Person sitzt. Carpool heißt das. Die Idee für den Carpool ist, die Menschen sollen Fahrgemeinschaften bilden, was sie in Kalifornien aber nicht tun. Daher ist diese Spur in der Regel frei, auch während auf den anderen sechs Stau herrscht, was häufig der Fall ist. Die Carpool-Spur darf aber auch bei Stau nur von Fahrzeugen mit mehr als einem Insassen benutzt werden. Die unerlaubte Nutzung der Spur wird mit ca. $400 Strafe geahndet. Eine Person pro Auto bedeutet eine Zuladung von durchschnittlich 60 bis 100 Kilogramm. Das Auto selbst wiegt, vom Kleinwagen bis zur Limousine, zwischen 800 und 2500 Kilogramm. Ein PKW transportiert sich also vorwiegend selbst und nur zu einem kleinen Teil auch Menschen und Ladung, die maximal 500 bis 700 Kilo wiegen dürfen. Bei Nutzfahrzeugen ist das Verhältnis günstiger. Ein 40-Tonner wiegt leer ca. 12 bis 15 Tonnen, kann also 25 bis 28 Tonnen Ladung aufnehmen. Die meisten Menschen fahren pro Jahr zwischen 11.000 und 15.000 Kilometer, macht 30 bis 40 Kilometer pro Tag. Man fährt zum Einkaufen, die Kinder zum Kindergarten, Sportverein, zu Freunden oder sich selbst zur Arbeit. Die Strecken sind relativ kurz. Die Zuladung besteht fast ausschließlich aus dem Eigengewicht des Fahrers. Wie wäre es, wenn das Fahrzeug dafür ausgelegt wäre? Klein, leicht, effizient. Ein Auto für die kurzen Strecken. Vielleicht ergänzt durch ein Elektrofahrrad, das noch energieeffizienter fährt. Die Mobilität von morgen läuft, neben dem Technologiemix, möglicherweise auch auf einen Fahrzeugmix hinaus. Wenn nämlich die Frage nach der Antriebsenergie zu einer zentralen Komponente der Mobilität wird, dann stehen in der Garage zukünftig Elektrofahrrad und Kleinwagen für die kurzen Strecken. Die komfortable Limousine, man wird darauf nicht verzichten wollen, steht auch weiterhin dort. Sie wird jedoch nicht mehr für jede Fahrt genutzt, sondern vor allem dann, wenn lange Strecken bewältigt werden müssen. Die Hersteller machen bereits entsprechende Angebote. Neben dem E-Bike können schon heute zum Beispiel emissionsfreie Elektrofahrzeuge wie Smart Electric Drive, Mercedes-Benz A-Klasse E-Cell oder ein komfortabler, optimierter S400 Hybrid stehen. Solch ein Konzept lässt sich im Grunde schon heute überall dort realisieren, wo Menschen in Häusern mit Garage leben, auf dem Land oder an den Rändern der Städte. In den Zentren der Metropolen funktioniert es erst, wenn das Problem der flächendeckenden Möglichkeit zum Stromtanken gelöst ist. Auf Parkplätzen, in Tiefgaragen, entlang von Straßenzügen mit Stromzapfsäulen. Parkzeit wird Akkuladezeit. Zum ersten Mal erregt im Jahre 2006 ein Elektroauto weltweite Aufmerksamkeit. Es trägt den Namen des begnadeten Elektroingenieurs Nikola Tesla, Erfinder des Wechselstroms, des ersten Radiosenders und der Fernsteuerung. 53 Jahre nach seinem Tod stellt das nach ihm benannte Unternehmen Tesla Motors auf dem Santa Monica Airport in Kalifornien einen Roadster vor. 100% Elektroauto. Sein Motor wird von Akkus gespeist, wie sie in handelsüblichen Laptops verwendet werden. Der Tesla Roadster läutet eine neue Ära in der Wahrnehmung von Elektromobilen ein. Traten sie bisher als eher schmucklose Testfahrzeuge mit weitgehend unklaren Zukunftschancen auf, rollt hier plötzlich ein alltagstauglicher, schnittiger Lotus-Design-Sportwagen ins Bild, der es in sich hat. Mit 252 PS beschleunigt er schneller als ein Porsche. Der Hersteller verspricht eine Reichweite von 350 Kilometern. Die Ladezeit für die fast 7000 Akkus ist mit 3,5 Stunden angegeben. Der Akkublock soll 160.000 Kilometer Gesamtstrecke oder 7 Jahre halten. Eine vollständige Ladung der Akkus kostet, gemessen am deutschen Stromtarif, ca. 11 Euro. Lange her, dass Volltanken so preiswert war. Da steht es also auf einmal, am Santa Monica Airport. Das Auto der Zukunft. Elektroautos können, so die Botschaft des Tages, vieles sein. Sie sind nicht festgelegt auf Vernunft und praktische Anwendung. Sie können auch Spaß machen, sogar deutlich mehr als herkömmliche Sportwagen. Die Berichte der Testfahrer sprechen in ehrfürchtig begeisterten Worten von elegant gleitendem Anfahren, enormer Beschleunigung und fast geräuschlosem Surren des Motors. Fahren wie nie zuvor. Wer im Sonnenstaat Kalifornien wirklich cool ist, tauscht seinen Lamborghini, Ferrari oder Porsche gegen das Elektrowunder ein. Arnold Schwarzenegger, George Clooney, die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page. Ähnliche Chancen auf Kultstatus werden auch dem Mercedes-Benz SLS E-Cell nach- bzw. vorhergesagt. Ein eleganter Flügeltürer, der sich noch in der Testphase befindet, bevor er serienmäßig mit 526 PS, geräuscharm und Aufmerksamkeit erregend, durch die Landschaft gleiten wird. Die Popstars unter den Elektro-Roadsters sind allerdings eher schillernde Perlen, denn generelle Lösung für die emissionsfreie Zukunft. Zu teuer, extravagant und unpraktisch für den ganz realen mobilen Alltag der knapp 1 Milliarde Autofahrer auf der Welt. Doch hier zeigt sich, wie weit die Möglichkeiten gesteckt sind und dass die große Herausforderung nicht Verzicht, sondern Innovation erfüllt werden kann, solange die Distanzen relativ kurz sind. Denn lange Distanzen und schwere Lasten bleiben vorläufig die Domäne der Verbrennungsmotoren. Die unbestreitbaren Vorteile des Energieträgers Benzin sind für diese Aufgaben zurzeit weder zu schlagen noch kurzfristig zu ersetzen. So unentbehrlich wie für den Verbrennungsmotor das Öl, ist für den Elektroantrieb das Lithium. Bestandteil der Generation von Akkus, die das elektrische Fahren überhaupt erst wirtschaftlich machen. Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch hohe Energiedichte aus, sind thermisch stabil und unterliegen nicht dem Memory-Effekt. Je nach Art der Akkus werden pro Kilowattstunde Speicherkapazität zwischen 80 und 130 Gramm metallisches Lithium benötigt. Der Massenanteil von Lithium in der Erdkruste ist etwa 3-mal höher als der von Blei. Die Menge des in den Ozeanen gelösten Lithiums übersteigt den Bedarf, der durch die vollständige Elektrifizierung des weltweiten Verkehrs entstünde, um viele Größenordnungen. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine lange Lebensdauer und kann mehr als 1000 Mal aufgeladen werden. Er ist relativ klimaunabhängig und funktioniert auch bei kalter Witterung. Er ist recycelbar und grundsätzlich crashsicher. Nachtrag: Für die Umweltverträglichkeit ist neben den Emissionen auch der Ressourcenverbrauch über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs von Bedeutung. Er beginnt bei der Herstellung der Einzelteile und endet mit dem Recycling. Auf dem Prüfstand steht damit eine Vielzahl von Materialien und Komponenten, aus denen Fahrzeuge gefertigt werden. Wie sehr belasten sie bei ihrer Herstellung die Umwelt? Und wie weit lässt sich das reduzieren? Kann man Automobile so bauen, dass alles komplett wiederverwertbar ist? Bleche, Glas, Kunststoffe, Holz? Sitze, Knöpfe, Lampen, Schläuche, Kabel, Verschlüsse, Batterien, Reifen, Scheiben? Metalle, Gummi, Gewebe, Lacke, Leder? Spiegel, Wischer, Pedale, Matten, Schalter, Dichtungen, Sensoren, Heizung? Lenkrad, CD-Spieler, Cupholder?